Die Widerspenstigen. Eine ländliche Komödie frei nach Ludwig Anzengruber. Von Olf Fischer und Oskar Weber. Mit Musik von Raimund Rosenberger und Fred Sporer. Die Handlung dieser Komödie spielt in einem oberbayerischen Gebirgsdorf Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Im Wirtshaus zur Goldenen Geiß blättern wir in einer alten Familienchronik und finden darin eine Geschichte aufgezeichnet, die beinahe zu einem Haberfeldtreiben geführt hätte, was in dieser Gegend, nahe an der Tiroler Grenze, eigentlich nie rechter Brauch war. Am Kirchweihsonntag 1878 muss es damals in der Wirtsstube zur Goldenen Geiß recht turbulent zugegangen sein. Na, ihr seid mir zwar so Kirchweihgäste. Alles tanzt da oben im Saal und ihr hockt da herum in der Wirtsstube und halt's Maul auf den Pfeil. Ich rauch und ich trink. Bring mir eine Viertel Tiroler Wirtstochter. Aber gern, Herr Einsiedler. Siehst du, Pankratz, jetzt wirst du dir schon von den jungen Weiberleuts wegen deiner Urschichtigkeit frutzeln lassen. Ja, no. Du bist aber schon ein seltsamer Heiliger. Die heißen's nicht umsonst den starken Pankratz. Und dabei huckst du ja raus, ja rein in unsere Holzerhütten am Berg drum, als urschichtiger Baumschawi. Das ist meine Sache. Geht mir auch nicht so. Mich wundert's bloß, dass du heute ausnahmsweise ins Dorf und ins Wirtshaus hab ich gefunden hast. Ich hatte noch einen Weindurst. Unser Braunsbacher Bier ist etwa nicht mehr gut mehr. Einmal im Jahr wird schon ein paar Viertel Tiroler Rüdel leiden. Meine. Sauf nicht gar so eine. Das tut dir nicht gut. Das ist meine Sache. Das ist schon recht. Dass du jetzt gar nicht tanzen magst? Da liegt mir nichts dran. Mit so einem aufgeputzten Tanzbodengrill rumhupfen. Mir weiß genug. Gibt schon auch noch andere. Jetzt will ich dir mal was sagen, Egidi, damit du endlich Ruhe gibst. Mit 20 Jahren da habe ich mal eine fürs Leben gemein. Aber die hat sich in Stadt gesungen. Und jetzt bin ich mir zu alt fürs Gänsel geschnatter. Ja, ein Gänsel ist aber was Knuspriges. Nicht für mich. Hast du recht. Zu dir passt freilich kein Kirchweihgans, der noch keine rechten Federn hat. Du brauchst eine Wildgans. Ist auch nichts. Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht mehr umgehen mit den Weibseln. Was sagst du? Ich hab's rein vergessen, wenn man mit einem Frauenzimmer nicht oder gar still wird, wenn es einem gefällt. So, wohl bekommst. Na ja, dann bleib halt bei deinem Tiroler Rödel, der macht dir bei Zunge ein wenig leichter. So leicht wie ein Federl. Ja, zuerst schon. Aber nachher macht es wieder schwer wie ein Bleibatzen. Grüß Gott, mein Mann. Grüß Gott, Herr Forstjagd. Grüß Gott, Herr Spielmann. Na, ihr zwei Einsiedler da herin. Ihr seid zwar nicht von Tanzhausen, wie? Ich rauch. Und ich trink. Hey, du saufst für nicht schlecht. Nur ein Wirtstochter. Du, Hanni, ich muss mit dir reden. Ich hab jetzt keine Zeit. Gerade macht Musi eine Pause, dann werden's gleich alle in den Gaststuben reindrucken. Hanni, wir bringst da einen Liter Tiroler? Weil mein Rese ein, zwei, ein Würst hat. Du sagst ja wie ein Russ. Ja, du hast recht. Und ausschlagen durch die gerade so. Ja, Pankratze, du Pazzi, was suchst denn du da rund im Tal? Den gestrigen Tag, Rasana. Den gestrigen? Aber ich finde nicht. Ja. Hab's leicht schon versoffen. Da, Pankratz, du hast dein Viertel. Jetzt sind's bei Fünfe. Wissen möchte ich nicht, wie viel Wasser in deinem Roden drin ist. Das wirst du auch schon merken, wenn er dabei aufs die Pfirs wegzieht. Hey, fünf Kleider hat der Pankratz schon. Das kommt ihm schön teuer. Ich hab gar nicht gewusst, wie das, dass du mich Zech frei hältst. Davon weiß ich nichts. Ich hab bloß gemeint. Weil bei uns drum am Berg nichts als wie Wasser saufst. Weil du schon recht viel Unterschied war. Also jetzt bitte wir es zum letzten Mal aus. Mein Wein ist nicht tauft. Naja, mein Keller ist schon ein bisschen feucht. Musisch, gut! Auf geht's, Elmer! Magst du nicht mitgehen? Muss nicht sein. Nachher bleibst du hocken. Nee, genierst nicht. Bier auch. Und ich trink. Jetzt rennen wir doch nicht überall nach auf Schritt und Tritt. Glaubst du vielleicht, die merken nicht, Hanni, wie unfreundlich du in letzter Zeit zu mir bist? Ach, Basi, bleiben wir gleich. Bin immer gleich freundlich zu allen Leuten. Das kannst du mir nicht einreden. Ich weiß genau, woher deine Veränderung kommt. Nämlich, seit der Wegrenner-Martel vom Militär zurück ist, ist mit dir ganz aus. Ach, das spinn doch nicht. Deine Leute haben wir auch gleich ins Haus ziehen müssen. Unser Haus ist ein Gasthaus und für jeden offen. Du sag mir, was willst du dir überhaupt sein, ha? Lady Corby kann Herrn und heiraten, tue ich, wann ich mag und wen ich mag. Aber Hanni, soll das alles nichts mehr gelten, was zwischen uns war? Jetzt bist du aber stark, gell? Aha. Wenn der Wind daher weht, dann kenne ich mich schon aus. Dann bringt mir die Jungferbedienung vielleicht einen Wein. Aber gern, schöner Herr. Erst wie es zugeht da drum, jetzt hat wieder jeder Hofer seinen Titel und scheppert damit. Meistens scheppert's, glaube ich, beim Herrn Adjunkten und der Wirtsheini. Nee, was sich liebt, das neckt sich, was zählt. Bloß mir zwei hocken herum, wir zwei lahms wieder. Naja, ich rauch. Und ich trink. Prost. Vergiss aber nicht, dass ich bald silberne Hochzeit hab und Kinder mir die Orgel pfeifen. Und du, du hast ja rein gar nichts unter der Tür gehabt. Nicht einmal am Floh. Heiliger Bilbom, hör sich heute gar nicht mehr auf mit dem Schmann. Wenn du noch langsam weiter stiegelst, dann steh ich auf und suche mir den Schatz, damit er ruhig wird. So, irgendwo eine. Im Vertrauen, Egidi. Heute in der Kirche hat mir noch nicht gefallen. Ich hätte mir wegschauen können. Eigentlich war das zum ersten Mal wieder so nach 10 Jahren. Ja, das kommt bloß davon, weil du so selten in die Kirche unterkommst. Sonst hätte ich öfter so nicht gefallen. Schön heilig musst du werden, dann hast du Glück bei den Weiberleuten. Ich hab's alle bei anschauen müssen. Na ja, das kostet nichts und bringt ja nichts. Wer ist sie denn? Ich weiß keinen Namen. Mit einer Alten war sie da. Das war wahrscheinlich die Mutter. Du, ich sag das, so was bald sauberes zum Anbeißen. Mutter. Depp, das Mädel natürlich. Lang hat's wie der Wolk hat's. Ganz geschnäckelte die Haare und so was Rassiges im Gesicht, wie wenn's ein Welschi war. Ja, Pankratz, jetzt komm ich drauf. Du meinst ja die Radler-Ev. Na, die ist freilich ein rassiges Weibsbild. Aber mit der ist noch keiner zurechtgekommen. Seit ihr Vater tot ist, führt sie das Regiment im Haus. Mutter ist eine Stade. Da war gut heiraten. Hör mir doch mit der Mutter auf. Das Dirndl gefällt mir. Wenn ich mir so überlegt, Pankratz, ich glaub, die Reitler-Ev lasst die abblitzen. Da warst du nicht der Erste. Vielleicht bin ich bei ihr der Letzte. Hast du selber gesagt, ein Rechtsweib versteht ein Rechtswort. Ja, aber wenn du dir gleich die widerspenstigste vom ganzen Dorf einbildst, die wo den Hundertsten nicht mag. Die und die andere, sag ich. Hanni? Ja? Ich soll später. Wo heißt denn? Die Evelyn. Ich hab geglaubt, sie kommt zum Kirchweih tanz. Aber sie bleibt aus. Jetzt geh ich hin und hol mir sie her. Der ist lebensmüde. Rimm ich fein nicht um? Ja, natürlich. Der starke Pankratz. Mich kennst du nicht mehr, ne? Die? Ja, du. Du bist der Wegrenner-Mädel. Aber älter bist du wohl. Ja, jünger wär keiner. Schon gar nicht beim Militär. Aber dass du jetzt gleich freiwillig 12 Jahre dabei geblieben bist, das begreife ich nicht. Ich hab meinem Vater geschworen, dass ich erst wieder heimkomme, wenn er mir übergibt. Na, ja, jetzt ist es soweit. Und wie geht's dir? Bist du allweil noch einschichtig, he? Du Weiberfeind. Mädel, jetzt verrate ich dir was. Darf ich das schon weiter erzählen? Die Reitl-Ev wird heute mein Schatz. Den hat's von Borwig. Ja, was hat er denn? Ein bisschen zu viel getrunken. Ja, für den Wein ist er in den Kopf gestiegen. Er hat euch gesoffen wie ein Milchkäbe. Grüß dich, Gott, Mädel. Grüß dich, Hanni. Ich hab schon gedacht, du bleibst gar beim Kirchweih-Tanz aus. Oh, da hast du falsch gedacht. Hast du schon recht fleißig getanzt? Nein, noch nicht ein einziges Mal. So, sparst du das für jemand auf? Kann schon sein. Für wen denn? Vielleicht merkt er es selber. Er merkt schon, Hanni. Du, ich glaube, ich rede heute noch was mit deinem Vater. Hey, Bedienung! Kriege vielleicht endlich den Wein, den ich schon ewig bestellt habe. Wer ist denn der? Der? Das ist der Herr Spielmann vom Forstamt. Unsere Burschen sagen zu ihrem Kanzleijäger. Was? Ja, was haben wir denn? Wie haben wir es denn da? He? Passt da vielleicht was nicht? Na, sag's nur gleich raus. Ach, was? Ja, der Martin. Gut, geht zusammen. Der Wegrenner Martin ist da. Zwei, vier Jahre. Das ist ja der Lieb. Martin, hast dich grüßen. Grüß dich, Rasana, mal die Hitten. Ja, willkommen daheim. Hei, kommst du gerade recht zum Kirch bei uns. Auf die Gold zum Kirchen der Tanz. Dirndl, hei, kehrst du mal ganz. Bockwärst und umgedreht bis ein Kiel auf der Wahr. Da bin ich gleich dabei. Heut mich bei dir bis dahin. Deine Stammnamen werden Dirndl gleich ganz wahr. Hey, am Kirchen, da hob ich ein Schreit. Da tanze ich mit meinem Dirndl, so lang das mich kreit. Ja, am Kirchen, da krieg ich jetzt Dirndl. Drum spielt's auf, was ich kann, mit Schinterassabum. Drum spielt's auf, was ich kann, mit Schinterassabum. Kommt mir ins Geierbuhr, blinzelt mein Dirndl zu. Rutscht mir gleich aus, mein Faust, das schierend teufig raus. Kraft werd am Kirchen gleich, muss denn das jedes Mal sein. Das Blas kriegt Flügel grün und ich wird's aus um mich flirren. Ja, am Kirchen, fällt der Wachsenbaum gleich um. Drum spielt's auf, muss ich kann, mit Schinterassabum. Drum spielt's auf, muss ich kann, mit Schinterassabum. Hey, Lieb, wo hast du denn? Da, wo der Kaiser zu Fuß geht. Ah, grüß dich, Egidi. Bist du auch noch auf der Welt? Na, wein noch. Aber du bist das gleich zweimal, weil du gar so auftreibst. Du musst nicht übertreiben, wir sind schon auch noch da. Nur der Not kann Schwung lassen. Wer kriegt dann wein? Ich brauch noch keinen, ich rauch. Wenn du wieder einmal so einen Durst hast, dann gehst du in den Tabak lang, gell? Du wirst. Was, lass dir sagen. Du brauchst nicht so unlustig reinschauen, wenn ich mit deiner Hanni ein bisschen scherz. Mir ist recht ernst dabei. Aber ich muss halt erst daheim auswarteln, wenn ihr Schwiegertochter ins Haus bringen möchte. Freut mich, Martel. Das hört man gern. Wird schon recht werden. Jawohl. Möchtest gerne eine goldene Gasse heimtreiben, Martel? Warum nicht? Pass auf, dass du nicht stehst. Die hat die Hirn lehmendig. Jetzt passt's auf, jetzt wird's lustig. Wer glaubt's, dass da nur der Herr kommt zum Kirchweihtanz? Vielleicht dann Herrn Pfarrer sein Kegin. Nein, ich sag's euch, die lieb nur Liesel. Die Trutzige. Was, das Schandmaul? Ja, ein Goschen hat die schon als wie ein Schwert. Und die kommt zu uns. Na, spazier schon drin über den Steg. Muss gleich da sein. Ja, wenn's nicht vorbeigeht. Die lieb nur Liesel. Werkelt's neu weit rum in der Einschicht. Auf ihrem kleinen Berghof. Ganz allein. Keine Eltern, keine Verwandten, kein gar nimmer das bei ihr. Nicht einmal ein Hirtenbub. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Was? Ja. Die Trutzige, die lassen wir heute aufsitzen. Die soll uns die Kirchweih nicht verderben, sondern wir werden an ihr unseren Spaß haben. Nein, aber wir? Ja, indem, dass wir einen Liebhaber aufhängen, der ihr nicht von der Seite geht. Na gut, sag ich. Aber wir müssen einen haben, der tut, als wir waren im Ernst war. Und der, wo als gestandenes Mannsbild in Frage kommt. Ich sag, Enk, wenn's auf den reinfällt, dann können wir ihr hinterher sagen, war alles bloß ein Spaß. Ja. Leid, da haben wir der stolzen Dirn die Schneid abgekauft. Aber wer soll nachher der Liebhaber sein? Ja, wer anders als wir der Wegrenner Martel. Ja, was? Der Martel? Na. Hast vielleicht Angst, dass sie dir den Martel abspinstig macht, hä? Das? Na, gewiss nicht. Na, also. Ja, und du, Martel? Komm. Na, geh, mach halt mit. Ja, mach. Duck's recht runter. Das ist ein christliches Werk. Ja, genau. Also eine Fuse. Überschrift. Der bestrafte Stolz am Kammerfenster. Ja, also Leute, jetzt steht's nicht rum, wer Tag steckt. Red's ja mal gut zu. Ja, der rauft schon. Ja, halt weit. Also, gut, ja schon. Na gut, ist. Spiel halt mit. Eicht's lieb. Das ist nett von dir. Jetzt soll's aber ein Wunder erleben. Ja? Sie ist nicht die Erste, die zum Narren hält. Ja, das so? Glaube ich. Ja, wie hat sie sich denn rausgewachsen? Ja, die Schönheit blockt's gerade nicht. Ja, das sagt bloß die Hanni. Nein, die Hübner-Liesl ist schon ein Bullzaubers Frauenzimmer. Ja, und jetzt kommt's tatsächlich rein, unser Schatz. Ist schon da. Das ist die Trutzige? Nicht schlecht. Mit der war gar nicht so hart pusten, meine ich. Nee, weißt du nicht. Die hat Stacheln wie ein Igel. Die musst du erst mit der Beißzunge rausreißen, bis der streichen kannst. Sei startlieb. Ihr Burschen und Dirnen, was gafft's mich so an? Ich komm nicht zum Tanzen, mir liegt ja nix dran. Sie will von keinem Mannsbild was wissen, ganz gewiss, und lebt in der Einöd als trutzige Lies. Mein Glück liegt am Berg, wo mein Hirwe drum steht. Ich steig bloß ins Tal, wenn's zur Kirchweih aufgeht. Dies ist so der Brauch und drum kehrt sie heut ein. Sie tut, was sie mag, denn ihr Ritt nimmt was drein. Ich hab keine Leid mehr, bin bloß auf mich gestellt. Ich hab bloß eine Heimat, drum gefällt mir die Welt. Ja, das Leben ist eine Freude in der luftigen Höhe. Mein Glück liegt am Berg, voller Regulier. Wer ist das Sänglieb? Der Martel packt's. Ja, ja. Bei mir kommt kein Jäger zum Fenster vorbei. Ich möcht's ihm nicht raten, den jagert ich gleich. Bei ihr in der Einöd hat lieb nix verloren. Der Bub, der ihr gefallen könnt, ist noch nicht geboren. Mein Glück liegt am Berg, wo mein Hirwe drum steht. Die Natur hab ich gern, bloß die Leid mag ich nicht. Sie hat gewiss ein Herz, ihr erbarmt jeder Spatz. Nur ist heut da drin für die Lieb gar kein Platz. Ich hab heut als Dirndl meinen eigenen Sinn. Der lasst sie nicht wenden, ich bleib wie ich bin. Ja, das Leben ist ein Freude in der luftigen Höhe. Mein Glück liegt am Berg voller Regulier. Ja, was glotzt's mich denn so? Ich bin gewiss nicht so aufgeputzt wie die anderen, oder? Du, Liesl, kennst du den? Nicht recht. Aber weil ich die anderen alle kenn, da kann ich mir's leicht abzählen, wer er ist. Der Weg reiner Martel her ist wieder heimgekommen. Also, wer das heute sei? Der Ron. Grüß dich gut, Liesl. Sauber bist worden. Was meinst du, was ich jetzt da soll? Recht geschamig auf meine Schürspitzen schauen? Oder mit mir der Bandel spielen? Oder die angaffen und sagen, meinst du? Ah, geht's hier. Abgeschaut habe ich den Dorfdirndln. Bloß in der Übung, da bin ich heute halt nicht so. Ja, daran bist du selber schuld. Warum bist denn wir drei Reihweisen? Dass sich keiner was sagen traut zu dir, dass er dich gern haben möchte. Ja, ja, ich sag's euch. So gern kann man sagen, aber sie leid's nicht. Gleich sagt sie die horigen Sandel. Geh, lieb, du Lapp, wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du mich gern haben kannst. Du mir auch. Ja, schreit der Esel. Ist das dein Bruder? Ja, zu, Liesl. Wenn du schon mal da bist am Kirchweihtag, dann tanzt du ja. Nein, ich bin zum Zuschauen hergekommen. Nicht zum Tanzen. Vier strapaziert sie sich nicht gern, nur das Maulwerk. Mein Lieberli tat so gern was auf deinen Kopf zu sagen. Aber das Oberste ist ja bei dir das Holztiere. Und was rausschaut, ist Stroh. Ah, drum fange ich so leicht Feier bei dir. Hör nicht auf den da, Liesl. Aber ein Martel solltest den Tanz nicht abschlagen. Schau, wo er nach so langer Zeit wieder einmal daheim ist. Du kann ich nicht für mich selber reden. Komm, Liesl, tanzen wir an. Seid ihr ein schönes Paar? Die Dirndln spitzen ihre Nasen und die Burschen ziehen das Maul schief. Ihr habt's was vor, ihr Gesindel. Ah, ich trau euch nicht über den Weg. Okay, Liesl, wir zwei sind doch ganz anders wie die Treppe da. Wärst mir's da nicht an, wenn mir einen Korb geben? Also, wenn's der Gaso drum ist, dann komm, tanz mir. Warum freuen sie denn der so? Die? Nur weil's blöd sind. Geh weiter, Liesl, hör nicht drauf. Ja, die Musik spielt schon wieder. Kim! So, ey, gefadelt was? Jetzt packt man den Buck bei den Hirn. Jetzt leg's aber los, Spülleit, dass du einem aus dem Quanz beitelt. Jetzt weiter, Burm. Lauf zum Tanzbund, dass wir nichts versammeln. Ja, komm! Ja. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, das war ein Spaß. Wo ist der Martel rumkriegen, Dad? und sie dann abblitzen lassen. Wer? Der Martel. Wen? Herrschaft, hast denn du bis jetzt geschlafen? Na, ich rauch. Und vor Samstag war die schönste Komödie. Komm, schauen wir zu, wie sie die zwei beim Tanzen machen. Die Trutzige und der Martel. Warum? Er hat doch ausgemacht, dass er sich verliebt stellt. Und wenn sie warm wird, dann lass das rutschen. Mein lieber Weinpanscher, das ist kein ehrliches Spiel. Da lasst man am besten Finger davon. Sei kein Spiel von dir, aber schau halt mit auf wieder zu. Geh weiter, komm halt. Von mir aus, dass du Ruhe gibst. Aber ehrlich ist das nicht. Jetzt geh noch weiter und komm nur. Das gibt der Mutz Gaudi. Schau, bist du aber rabiat, ganz gut. Zahlst mich von daheim bis zum Wirt daher. Was willst du denn eigentlich von mir? Ich möchte tanzen. Jetzt drückt er mit dem raus. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich während der Stallzeit keine Zeit habe? Wir sind eine Wirtschaft ohne Mann und Mutter ist auch nicht mehr so gut beieinander. Von der habe ich es ja gerade nicht sagen können, was ich möchte. Dass du tanzen willst? Nein. Ich bring's einfach nicht raus. Trau dich nur, bist doch der starke Pankratz. Was mit du noch kennt? Deine Kameraden reden ja nur über dein ohrschichtiges Leben, drum in der Holzhütte. Ja. Und weil ich es nicht mehr aushalte, das Leben, so ohrschichtig, drum muss ich dich was fragen. Frag nicht zu, aber nicht gar so langsam. Ich muss ja wieder heim zur Steuerwart. Sag, Eve, hast du einen Schatz? Hei, hei, soll ich dir beichten? Hast du einen Schatz? Es ist kein Geheimnis, dass ich keinen hab. Dann bist du ab heute meine Eve. Was? Ich, dein Schatz? Ja, wer sagt dir denn das? Ich sag's. Ach so, du. Ja, du musst natürlich wissen. Dir kann schon recht sein. Im Alter und in der Größe passt man zusammen. Konnten uns da und nicht schöner zusammen haben. Ich will einen Menschen haben, der zu mir gehört. Wer zum gespielt mit der Zeit. Alle lachen über mich. Du musst dir nichts gefallen lassen. Bist du der starke Pankratz? Heute nur sag ich's deine Burschen, dass ich in jeden Leif weghau, der mir bei dir ins Geil kommt. So? Jetzt langt's mir aber. Sag einmal, was putzt du dir eigentlich ein? Bloß weil der Herr Einsiedel nicht mehr ohrschichtig sein mag und weil ihn die Burschen frotzen, so ist Verlegenheitsdirndl sei. Er tat jeden Leif weghauen, der ihm bei mir ins Geil kam. Ja, hast denn du überhaupt so Recht auf mich? Du nicht und auch kein anderer. Und hab ich auch manches Jahr ja auf den gewartet, den ich möchte. Auf dem Holzhacker Pankratz bestimmt nicht. Dirndl, ich sag das, streib dich nicht lang. Ich mag jetzt einmal nicht mehr allein sein. Du bist ab heute meine und damit passt er. Und jetzt lass dir endlich ein Puzzle geben, wie es ist gehört. Du? Trau dir ja nicht. Bei mir bleibt der Schnabel sauber. Aua! Ja, so schön. Ja, Pankratz, kommst du her? Hast du etwa gerade die Reiterhefe stürmen wollen? Die Hefe ist mein Schatz. Und dass mir ja keiner bei jetzt nachkommt, dann schlag ich ihn umgespitzt am Fußboden rein. Ja, da darf man ja vielleicht gar schon zur Verlobung gratulieren. Das ist gerade noch nicht lieb. Aber es wird nicht mehr lang dauern und ich hab sie soweit. Nicht mehr lang und da sagt er, sie ist sein Schatz. Na ja, nicht gerade direkt. Aber sie weiß jetzt alles und ein Puzzle von mir hat es auch schon. Beinahe gekriegt. Beinahe. So, so. Wie sind das eigentlich? Ja. Runtergehauen hat es mir noch nicht. Runtergehauen? Nur so ein Liebestatschel. Mir hat es gerade wohl da. Ja, sie hat sich die Hand verstaucht. Ja. Da weiß ich nichts davon. Halt das, Pankratz. Wenn du gehst, dann darf ich heute ausnahmsweise ums Zahlen bitten. 5 Kriegel, gell? Ja. Und du, Egidi? Ich hab bloß geraucht. Danke schön dafür. Jetzt hätten wir bald vor lauter Pankratz unser Gespann vergessen. Yes. Ja, wo steckt denn der Martel mit der Liesel? Da trennt im Eck. Wir wispern miteinander. Sie schaut gar nicht mehr so trutzig her, das Weibsbild. Hey, Martel! Du hast das Geld, Lord, für einen süßen Wein für deine Tänzerin, ja, ha? Das braucht einer Sorge nicht sehen. Liesel kriegt schon was mag. Na, ist schon recht. Hanni, jetzt halt nicht Maul auf den Fall, wenn die ganze Gaststube voll Leid ist, sondern setz einen Wein auf den Tisch. Was noch lustiger wären die zwei da trennt. Geh, Lösel. Setzen wir uns zu den anderen um. Sonst kriegen wir es geschaut. Hast recht. Hanni ist eh schon ganz wipsi. Ich bin selber auf dich. Ah, da frage ich nichts danach. Du bist mir schon die Lieber. Und das soll ich glauben? Ah, ich mein's ehrlich. Ich weiß nicht recht. Eure ganze Freundlichkeit gefällt mir nicht recht. Die kommt mir verdächtig für. Das hab ich so im Gespür. Ach, geht zu. Das putzt da bloß ein. So, was ist euer Wein? Pass doch auf. Hanni, was ist denn heute mit dir? Wo hast denn dein Kanzleijager? Was meinst du denn da damit, du Verleumderin, ha? Glaubst du, es gibt überhaupt keinen, der dir das Maul stopft? Ah, darf man den Herrn Spielmann auf einmal nicht mehr beim Namen nennen? War er dir sonst nicht der liebste Gast? Du, nein, jetzt hört's auf zum Streiten. Lieb, schön gehen für uns. Sag einmal, was spielt sich denn da für eine Geschichte ab? Oh, du, das ist nicht der Rede wert. Einschenker soll es lieb, geht's ja? Hanni, was war da mit dem Kanzleijager? Ach, schlecht machen, wo ist mir sonst nix? Liesl, da schau ja, ob ich dir nicht zu viel einschenke. Überm Rand geht nichts hinaus. Und was in so ein Glas hineingeht, das da backe ich noch. Also dann, Prost alle miteinander. Du Hanni, da ist ein Unterschied zwischen unserem ausgemachten Spiel mit der Liesl und unserer Sache. Ich hab schon deinen Vater und was angedeutet. Aber wenn da vielleicht einer dazwischen steht. Bloß, wenn wir das fade Geschäft haben, soll es zu alle Leuten freundlich sein. Und nachher reden die schlechten Leute gleich schlechter her. Lieb, die verderben uns so den ganzen Spaß. Hä? Prost, Liesl. Was für ein Spaß meinst du? Ah, nix, Prost. Hanni, wenn die bloß die Eifersucht blockt, dann lass ich die Trutzige sausen auf der Stelle. Ach, wenn's da bei mir ernst ist, dann führ's noch an der Nase rum. Mir soll es recht sein, wenn du das ins Gerät bringst und lass das nachher stehen. So, jetzt kennst du meine Meinung. Ja, aber Hanni, wie kann ich denn? Ja, geh, lass nur die Zwiderwurzeln stehen. Komm, geh wieder her zu uns. Na, ich glaub, sie hat da kein lustiges Liedl gesungen. Die goldene Gors. Meiner Meinung nach singt der Gors überhaupt nicht. Die meckert bloß. Prost, Martl. Lass dich nicht rausbringen. Ich bin erst seit 8 Tagen wieder daheim. Da lerne ich die eine und die andere langsam kennen. Aber gegen die Wirtstieren, Liesl, bist ja du das reinste Lamperl. Ich verstehe gar nicht, wie du zu dem Namen die Trutzige kommst. So was hat man schnell drum. So, Mertl, jetzt sage ich Dankeschön für deine Freundlichkeit. Da willst du etwa gar schon gehen? Ja, fürs ein wenig strapazieren. Der Wein war stark und der Weg ist steil. Ja, ich begleite dich, Liesl, wenn du magst. Ja, der Weg kehrt nicht mehr. Und gegen die habe ich nichts. Na, dann geh ich auch mit. Du erlaubst schon, dass ich euch heimbegleite. Zum Nebenherrennen brauchst du meine Erlaubnis nicht. Und mit dir, Lieb, da komm ich gewiss nicht ins Gerät. Gewiss nicht. Für Gott, Beiner. Für Gott, Liesl. Ja, das hat er beim Militär gelernt, der Martl. In der Stadt tut man sein Fräulein heimführen. Gleich zwei Spanne ich haben. Also, gehen wir, Martl. Ja, gehen wir. Da schau her. Die Tür hat er ja sogar aufgehalten. Und außen stolziert ist wie ein Pfau. Und die zwei Guckeln hinter ihr nachher. Ja. Jetzt haben wir's beim Wickel, die Trutzige Lies. Wer's letzte Nacht noch besser, das ist einmal gewiss. Jetzt haben wir's beim Wickel, die Trutzige Lies. Wer's letzte Nacht noch besser, das ist einmal gewiss. Yeah. Sind wir bei mir. Und ich sag Dankeschön fürs Begleiten. Liesl, es tut mir leid um uns zwei, wenn ich mir jetzt heimschicken lasse. Über die vergangenen Zeiten haben wir uns ausgeredet. Ich denk fast, jetzt brauchen wir noch ein paar Wörter über die Tage, die wir noch vor uns haben. Pass auf, Liesl, der will ich dir noch gar weiß sagen, weil er sie bei der Hand hält. Du Lieb, ich muss meinen Tabakspeitel auf dem Weg verloren haben. Such mir doch. Du hast doch gar keinen Tabakspeitel dabei gehabt. Ja, weißt das besser. Suchen soll's, sag ich. Sonst mache ich da Fiers. Ja, so, dann freilich. Dann suche ich halt, weil es so hell ist unter den Bäumen. Ja. Ich bin vorher nicht aufs Hirn gefallen. Ich kenne mich schon aus. Wo hast du denn nachher die Pfeifen? Die Pfeifen? Ja, sowas. Die habe ich auch verloren. Dann such nur gleich mit, Martl. Ich brauche die jetzt auch nicht mehr. Ich hätte aber vielleicht noch was zum Sagen. Lass mich nicht ein bisschen auf deine Hausbank sitzen. Da schau. Der Brunnerrand ist näher und genauso bequem. Und für den Fall, dass da die Hitzen aufsteigen, da war die Kühlung gleich bei der Hand. Ja, spott nur zu, aber mir ist ernst. So, und was meinst, Was jetzt noch zum Sagen war? Ich sag das frei raus, Liesl. Wie ich dich heute, nach mehr als 10 Jahren, zum ersten Mal wieder gesehen hab, da hab ich mit einem Schlag gewusst, die war's, mit der du einig sein möchtest. Ja, ja. Aber wie stellst du dir das Einigsein eigentlich vor? Oh, du wirst jetzt kein Weib sein und bist doch ein Musterexemplar, wenn du mich nicht verstehen darfst. Schau doch und denk einmal nach. Rundum auf die Alma, da gibt's keine junge Sehnerin, die nicht ihren Burm hätte. Zu allerhöchsten Hütten steigt jetzt vielleicht gerade einer auf, zu der Seinigen, und klopft ans Fenster. Überall ist er so eine Herzensfreude in der Natur. Und du möchtest das nicht verstehen. Gell, wie es wohl sein mag, wenn der Mondschein über die lieben Berg liegt, von denen im Frühjahr die lieben Lawinen gängen. Da sitzt man vor seiner Hütten und heirer zum Umfallen gut. Eine verschlafene Kuh schreit mit ihrer Glocken. Und dann jodelt's auf einmal aufwärts. Das ist der Bub. Und dann jodelt man unter und näher und näher. Und dann kommt er. Und wenn er kommt, ja, dann ist er da. Liesl. Martel! Was schreist denn er so? Warum? Hab ich's falsch gemacht? Siehst du, und ich hab gemeint, das gehört sich jetzt so. Na, Liesl, akkurat jetzt so jetzt mich nicht erblicken. Nein, nein, aber die Geschichte muss ich dir noch weiter erzählen, die Schöne. Ich hab schon auch manche vor ihren Hütten sitzen sehen. Da hat auch der Mond gleicht, und das Hai hat gerochen, und die Kuhglocken haben gleit. Und es war bloß ein bisschen später. Und die Sehnerin war allein und verlassen. In Schand und allein. Na ja, das schlechte Kerl auf der Welt gibt, das weiß man. Aber da dafür brauchst du doch mich nicht halten. Liesl. Liesl, sag ja. Ich werde dich nie in Schand und Unehr bringen. Ich hab dich viel zu gern dazu. Und ich glaub's nicht, Martel. Aber Liesl, warum nicht? Weil ich dich für den gleichen elendigen Lumpen halt wie alle anderen. Oh, kreizteif übernannt. Du hältst mich ja bloß zum Narren. Dann tue ich an dir nur das, was du an mir tun willst. Ich müsste doch ganz und gar vernagelt sein, wenn ich's nicht gespannt hätte. Aber so dumm bin ich nicht. Und deine Kameraden, die sind nicht so gescheit, dass es nicht rausgehört hätte, wie der Hase läuft. Martel, es gibt so viel Falschheit unter die Leute. Aber dazu hat sie bis jetzt der Verlogenste nicht verstanden, dass er mir die Lirk am Bergen auftragt und mir vorspielt, er hätte mich gern. Und deswegen, Rainer Martel, es war dein Meisterstück. Ja, bleib nur, Liesl. Und lass dir sagen, so war's freilich ausgemacht, aber die anderen haben das erfunden, nicht ich. Die zieht's jetzt zu mir her. Ja. Ja, wenigstens heute. Aber ausgemacht oder nicht, so dumm bist du nicht, dass du nicht wissen musst, wohin das führt. Ich möchte uns ersparen, Martel, dir und mir. Und drum geh jetzt. Geh, renn den Berg nunter und such dir den Weg zu deiner goldenen Geiß. Halt, Liesl. Was hast denn du gemeint mit dem Kanzleijäger? Wenn sie offen und ehrlich mit dir sein will, dann werd's das wohl selber sagen. Und wenn nicht, dann ist auch nicht meine Sache. Aber du brauchst dich nicht ängstigen. Du bist nicht der Bursch, den einer so leicht betrügt. Eher den anderen. Naja, ist, wie es ist, aber das bedeutet mir jetzt alles nichts mehr. Liesl. Liesl, lasst mich wirklich so gehen. So leer meinst? Ah, ja, das kommt mir nicht drauf an. Da steht der Schupfer. Und das Heu drin gehört mir. Nimm doch halt ein Maul voll. Ach, du Teufelstürm, du. Nicht du. Lass mich aus. Oder willst du mich denn zwingen? Nein, Liesl. Ich hab dich bloß so narrisch gern. Heu glaubst du es noch, Martel? Du nicht? Ja, heut vielleicht schon. Aber bitteschön, Martel, geh jetzt. Bitteschön, geh. Ja, Liesl, ich geh schon. Aber ich komm wieder. Morgen und übermorgen und alle Tag. So lang, bis du mir nicht mehr vorwerfen kannst, ich hätte am Bergen aufgetragen zu dir. Gute Nacht, Martel. Aber Martel, da geht's doch nicht ins Dorf runter. Oder willst du heute noch am Bergen auf? Nein, ich kann nicht im Bett schlafen. Ich muss auf. Da wird sich schon irgendeine Hütte finden. Und vielleicht gar eine schöne Sennerin. Zeit ist zum Schlafen gehen. 10 ist schon. Also, komm auf. freilich am Weg hocken und auf Martel warten, deine Kind. Jetzt ist doch die Haustür gerade ganz stark zugegangen. Martel, da brauchst du natürlich keinen Tabaksbeutel mehr. Jetzt hat's die Trutzige erwischt. Der hat ihre Taft alleine gehabt. Was kommt denn da für eine Prozession dahin? Ja, die Holzknecht. Oh, egal, wenn ich so weit am Berg wohnen darf, dann möchte ich mir das Wirtshaus abgewinnen. Spart euch doch Luft zum Stein. Wer hört denn euch heute dazu? Auf dem Berg da drum. Nachdem fragt bei uns keiner. Was? Wir singen, weil es uns gefreut. Aber was treibt denn die da rauf? Ich war Marschbegleiter bei einem jüngeren Paar. Aber der andere ist schneller gewesen und hat mich abgehängt. Rat's einmal, wo der steckt. Ich hab nur, wenn ich heute Nacht den Weg zu unserer Hütte da rotte. Jetzt fällt auch noch der Nebel ein. Halte noch an unsere Gide. Dann schaffen wir die 1000 Meter auch noch, bevor der Mond untergeht. Wir schon, aber der Pankratz. Oh. So marode war ich noch nie. Ja, das kommt von der Beinerverlobigung. Oder vom Tiroler Rödel. Da rast ich am Brunnen aus. Jetzt ist es voll auch ins Wasser, rein, der Hirsch. Ja, der braucht eine Erfrischung gegen sein hitziges Blut. Ja. Was ist denn da mitten in der Nacht für ein Geschrei? Ach so, ihr seid es. Ja, der Pankrat hat sich gerade ein bisschen gebohrt. Ja, den hat es auch nicht gehaut ins Gewasch. Ja, lieb, suchst du alle noch den Tabaksbeutel? Du kannst ruhig heimgehen, da herum hat keiner was verloren. Das wäre ich besser wissen. Nichts für ungut, Liesl. Mir ist der viele Wein ganz und gar in die Knie gefahren. Also, was ist? Gehen wir weiter? Ich glaub, der Pankrat braucht ein bisschen ein Rast, Liesl. Lasst ihn halt auf deiner Hausbank ausrasten und schickt uns dann nach, geh? Freilich, bei mir kann Viech und Mensch rasten. Also auf geht's, Bum! Holzknecht sind wir und Arbeit ist hart. Ah, mein Kopf. Ja, ja, der starke Pankratz. Und der lappert die Lippen. Aber jetzt lauf, sonst mach ich halt dafür. Soll ich vielleicht jetzt einen Tabaksbeutel vom Pankratz zu? Was? Ach, nix. Bloß frech ist er. Mensch, angenehme Ruhe. Und einen Buben dazu. Liesl, mich hat's erwischt. Das liegt schon seit in der Luft. Ich bin gar kein Einsiedler mehr. Weißt du, ich hab jetzt einen Schatz. Ja, was nicht gar. Die Reitler, Eve. Es ist alles in Ordnung. Aha. Hab ich gemeint. Ich hab ja alles gesagt und hätte ihr auch schon ein Puzzle gegeben. Hätte, aber... Runtergehauen hat's mir eine. Oh je. Sie hat's nicht besser gemeint. Wäre mir alles recht gewesen. Aber jetzt haben mich die Burschen am Weg rauf aufgezogen und gesagt, ich bin ein Rechtsrümpfig. Ob's da ganz Unrecht haben? Ich kann mir schon vorstellen, wie du auf die Eve losgegangen bist. Du Waldbär. Du meinst da, ich müsste noch mal anders mit dir reden. Feiner. Mhm. Aber wo? Und wann? Geh, weil es vorbei und ich muss fort in die Arbeit. Du Pankratz, da weiß ich einen Rat. Die Reitler Eve kommt jeden dritten Tag zu mir rauf, weiß den Kass abholen. Und morgen triff ich's wieder. Hä? Wann? Ja, so um 7. Dann schaukst her und redst mit ihr. Aber feiner wär heut. Hm? Das kommt mir schon dank da herum. Allein mit ihr. Ohne die blöden Kerloli. Musst aber recht pünktlich sein, Pankratz, die bleibt nicht lang. Du Lies, wo mir heute das Aufsteigen so hart ankommt. Und in der Früh soll ich schon wieder herunten sein. Tats mich nicht gleich in deiner Schupfe übernachten lassen. Warum nicht? Wenn's dir nicht zart ist. Liesl, du bist mir die Liebste weit und breit. Nach der Reitler Eve. Das versteht sich, hm? Ah ja, so der ist mir die leidige Liebe eingeschossen. Wenn's bloß ein bisserl so nett wär zu mir wie du. Und ich schlag dich aus wie eine Rose. Ja, es ist halt leichter, gut sei zu einem Menschen, zu dem er so steht wie mir zwei, als zu einem, dem die Liebe eingeschossen ist. Bei dir habe ich mir nie was gedacht, Liesl. All die Jahre, wo wir am Berg herum Nachbarn sind. Naja, das ist gerade kein Lob für eine Frau. Aber mir soll es recht sein. Mir schon auch. Also, dann lege ich mich jetzt in den Schupfen ein, gell? Du, warte ein bisschen, Pankratz, ich geb dir Decken mit. Da drüben findest du bloß wenig, hei. Komm, rein ins Haus. Ja, ich komm gleich mit. Ja, was sind denn da meine Batzlang? Den ersten hast du noch nicht recht weggesehen. Da lasst sie schon den zweiten ein. Lieb, Belippe, das gibt einen Aufruhr im Dorf. Da muss ich ein Feuerl schieren, das hell aufleicht. Ja, brav, Dirndl. Sogar einen Dicken hat's mir gegeben. Dass mich nicht friert in der Schupfe. Nass bis auf die Haut. Aber stormiert. Oh, ich schlafe im Heu gerade so gut wie am Strohsack. Nix wie schlafen. Ein friedlicher Morgen zieht herauf. Das Bergbauerngütl der Hübnerliesel steht im Frühlicht der ersten Sonnenstrahlen. Drunten im Tal liegt noch das verschlafene Dorf im Nebel. Nach einer durchzechten Kirchweihnacht denkt von den jungen Burschen heute keiner an Arbeit. Dennoch kehrt er, wer gefeiert. So ist der Brauch seit alters her. Da darf kein Bauer was dagegen einwenden. Dennoch kehrt er, steht zwar nicht rot im Kalender, aber er ist ein ungeschriebener Feiertag. Er gehört der Dorfjugend. Dass sich an diesem Tag auch was rührt, dafür hat schon der Lipp durch seine nächtliche Botschaft gesorgt, die das Haus der Hübnerliesel arg in Verruf bringt. Noch weiß sie nichts davon und erwacht mit gutem Gewissen, weil sie dem Martel nicht auf den Leim gegangen ist. Im Stadel nebenan wälzt sich der Bangratz aus dem Heu. Er wacht mit einem Brummschädel auf, schlurft in den Hof hinaus zum Brunnen und steckt gleich seinen ganzen Schädel in den Brunntrog. Das ist die beste Rosskur für sein damisches Hirn. Mit einem alten Rossstriegel, den er im Stall gefunden hat, bürstet er seinen widerborstigen Haarschopf zurecht und ruft dann ins Haus. Liesl! Hey, Liesl! Ja, Pankratz, bist du schon auf? Ich schon. Hast nicht ein wenig Millisuppe? Jetzt komm nur gleich rein. Steigt mir einer nach. Meint er mich? Ah, du bist Treidler, Eva. Ich denk mir schon die ganze Zeit, wenn ich da nachsteig. Was treibt dich denn so früh darauf? Das müsste ja Sie fragen, Herr Spielmann. Ich hab alle paar Tage darauf meinen Weg. Aber die Herren von der Forstamtskanzlei treibt sonst nicht so leicht ins Revier. Jetzt brauchst nur noch Kanzleijager zu mir sagen. Dann hat das Sprichwort von der Morgenstunde wieder mal Unrecht. Aber es muss ja auch solche geben wie mich. Ich hab's nicht spöttisch gemeint. Nix für ungut, Herr Spielmann. Jetzt las einmal den Herrenweg und das Sie. Und dann sag er darauf, warum ich da raufsteig. Aber du wirst das ja ohnehin wissen. Ich? Na, warum? Das ganze Dorf ist doch voll vom Lippseigschrei. Und der Rasaner trommelt schon alle Burschen zusammen. Da ist mir nichts bekannt. Unser Anwesen liegt weit draußen und mansbald ist keins im Haus. Was gibt's denn? Haberfett treiben wollen's. Bei der Hübnerliesel. Bei der Liesel? Da herum? Ja. Okay, das kann ich nicht glauben. An sowas kann sich auch meine Mutter kaum mehr erinnern aus ihrer Kinderzeit, dass in unserer Gegend zum letzten Mal gehabert worden ist. Ja, und dann am hellen Tag? Mei, so ernst und blutig wie in früheren Zeiten soll es wohl nicht werden. Aber auf jeden Fall wollen's als Haberer raufziehen und ihr das doch abdecken. So eine Lumpenbande. Und für sowas haben's Zeit am helllichten Werktag. Es ist ja Nachkirchweihheit, wo die meisten sowieso nichts arbeiten. Und morgen ist schon wieder Feiertag. Der Liesels Dachabdecker. Langt's denen nicht, dass es da auf und da ab als trutzige verschreien und ihr überall das Maul anhängen. Bloß weil sie zu stolz ist, dass sie sich mit jedem Sauf und Rauf gesehen einlässt. Da bin ich schon ganz auf ihrer Seite. Da gefällt mir die Liesel schon viel besser, als wir die weniger stolzen. So wär's ja wohl recht. Aber jetzt soll sie. Behauptet wenigstens der Lipp und nimmt's auf sein Eid. Jetzt soll sie heute Nacht gleich zwei Männer im Haus bräuten haben. Die Lies! Jawohl, die Liesel, die Trutzige. Wenn das keine Verleumdung ist, das glaube ich nie und nimmer. Man soll für keinen die Hand ins Feuer legen. Und dass der Wegreiner Martel gestern mit alle Burschen abgemacht hat, er wird die Liesel rumkriegen, aus Spaß. Das war's doch bald jedes Kind im Dorf. Der Martel! Den hätte ich für gescheiter gehalten. Aber wenn's auch stimmt, wem gang's denn was an? Außer die zwei und den Herrgott? Weil halt nur einer bei ihr war in der Nacht. Da regt sich das öffentliche Gewissen. Vom Lipp? Vom Rasan und von den übrigen Lackeln? Wer soll denn der zweite überhaupt gewesen sein? Gar einer von denen? Nein, der Pankratz. Nein, das glaube ich nicht. Kennst du ihn so gut, den starken Pankratz? Dass das ihm nicht zutraust? Da brauchst du gar nicht drum rumreden. Sie wissen schon, dass mir der Pankratz gestern so einen holzhackerischen Liebesantrag gemacht hat und er mitten in der Wirtschaft seine grobschlächtige Zärtlichkeit hab austreiben müssen. Was sowas geht schneller durchs Tal über eine Feiermeldung. Freilich habe ich davon reden gehört. Aber wenn man jetzt den Lipp hört, dann möchte er lieber die ewige Seligkeit versprühen, als nicht recht haben. Und die Geschichte hat sie raufgetrieben. Warum? Ja, das ist eigentlich recht einfach. Über ein Jahr schon bin ich der Hannigut und hab gedacht, sie mir auch. Aber seit ein paar Tagen putze sie nichts anderes mehr ein als den Wegreiner Martel. Ja, so. Und was sagt der Martel dazu? Ich weiß nicht recht, ob sie am Ernst ist. Aber wenn er mit der Liesel ernst macht, und davon möchte ich mich ja gerade überzeugen, dann könnte ich ihr die Augen öffnen. Dann müsst ihr doch den Unterschied sehen zwischen mir und so einem. Tut's weh, gell? Wenn man die Eifersucht spüren muss. Und da war's jetzt schon besser, ist da Tanni wegen Erne herumtreiben. Dazu müsst ihr was vorspielen und das liegt mir nicht. Und ich glaube, es fänd sich auch gar keine dazu. Ja, wenn es ein gutes Werk war, dann darf ich vielleicht mitmachen. Was meinen Sie? Du bist rührend, Eva. Vielleicht rufe ich dir mal an, als Nothelferin. Aber dass du so ruhig und vergnügt sein kannst bei der Nachricht vom Pankratz, du machst dir wohl gar nichts aus ihm. Ich hab heute Nacht zum ersten Mal drüber nachdenken müssen, ob ich mal was aus ihm mache. Und wenn ich ehrlich bin, er hat mich schon angerührt mit seiner Rede und mit seiner Art. Dass einer jahrelang als Einsiedler lebt, das ist doch nichts Schlechtes. Und dass er dann auf einmal zu einer sagt, ich mag dich, du musst mein Schatz sein. Na, so grad raus. Das ist zwar ein bisschen grob, aber doch ehrlich, gell? Eigentlich müsste ihm das gefallen, oder nicht? Eigentlich schon. Aber es passt nicht ganz dazu, dass er in der gleichen Nacht zu einer anderen schleicht. Das glaube ich ihm nicht. Und drum bin ich jetzt auch gar nicht aufgebracht. Nein, ich möchte schwören, das hat der Lipp erfunden und die anderen Lumpen. Bloß, dass der Liesel was anhängen kann. Eve, du bist da. Und was will ich dir? Jetzt glaubst du wohl deine eigenen Augen. Ja, bitteschön, spielen Sie jetzt meinen Nothelfer. Was will denn der Herr Forstert, Jungt, hab ich gefragt. Das gleiche wie ich. Oder hat der Herr Holzknecht was dagegen, wenn ich mit meinem Schatz spazieren gehe? Dein Schatz? Du kommst wohl gar nicht auf den Gedanken, dass sie auch einen haben könnt. So verbohrt kann wirklich bloß ein Holzwurm sein, dass er glaubt, er braucht bloß die Nächste, die ihm im Vorbeigehen gefällt, nehmen und sagen, du bist mein Schatz. Sehr richtig. Woher denn, mein Bester, leiten Sie denn eigentlich das Recht auf das Mädel ab? Was? Und dann darf er es gleich hinausschreien. Er wirft jeden über den Hexen, feichten Gipfel, der ihm in die Quere kommt. Das ist schon recht anmaßend, muss ich sagen. Zumal ja sein eigener Lebenswandel... Hey, brrr, Kanzleijager, hast du keine Angst bei dem Gret? Das war das Hexe, dass sich ein studierter Herr noch fürchten müsst vor so einem ungeschlachten Holzknecht Lacke. Hast du den richtigen Schwächling aufgehoben, Edith? Aber lass gut sein. Jetzt red ich mit ihm. Hätte ich nichts gewusst von dem, was ich will und sag, dann war es recht und billig, dass ich ihm jetzt verwarne. Aber er hat's gewusst. Und so lasst man's reden sein. Und weil der Herr Kanzleijager gegen mich gar so ein geringes Bierscherl ist und noch nicht lang aus der Schule, so tue ich ihm vielleicht dann gefallen und er nimmt's leichter, wenn ich ihm wie ein Schulbaum übers Knie lege und meine Hose schrammtze. Was fällt Ihnen ein? Sie Waldmensch, ich bin nicht Ihr Prügelknabe. Aber der Eve, Ihr Schatz, möchte sein. Und die schlug jetzt aus dir raus. Du narrischer Teufel, hör auf! Sofort lass deinen Herrn Spulmann aus! Papalapap, den hab ich schon im Schwitzkasten. So schnell lasse ich dich nicht mehr aus. So, Bierscherl, jetzt geht's auf. Oh, misch dich nicht ein, Eva. Ich bin manns genug, dass ich auch in dieser Situation für dich auch... Neun, zehn, elf... Glauben Sie ja nicht, dass ich kapituliere. Ich habe antike Beispiele heroischer Willensstärke gelesen. An denen ein körperlich Unterlegener sich aufrichten kann. der sich in einem Mörser zerstampfen ließ. Ah, der Curtius, der sich in den Abgrund stürzte. Ah, die spartanischen Jünglinge, die sich blutig peitschen ließen, ohne zu heulen. Gottes Pankrat, was ist denn? Was machst du denn? 19, 20, 21. Du doch in deiner Hütte, du Luder, du. Das werden Sie bereuen, einem Vorgesetzten gegenüber. Das Forstamt wird... Nur zu, Sie Lümmel, ich lasse mich nicht terrorisieren. 30. So, langst du jetzt. Wenn ihr schaffst, dass du weiterkommst, du Schatzdieb, du. Wart noch, ich mach dich schon fürs. So schnell bist du noch nie in den Berg drunten gewesen. Aufhören! Um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Liesl. Dummheit, die nicht größer sein kann. Ich versteh nur gar nicht. So? Du verstehst es nicht. Zuerst vielleicht nicht erfahren, der Herr Liebhaber Nummer 1. Eve! Aber Gott sei Dank weiß schon das ganze Dorf. Und darum verrate ich nichts Besonderes, wenn ich dein Martin ein Licht aufstecke. Über kurz oder lang schreien sie mir sowieso seine Kameraden ins Gesicht, dass der Pankratz bei seiner trutzigen Alt noch... Was? Wenn er mich auch beim Vorstand anzeigt, ich finde schon wieder Arbeit. Und so geht's an jeden, dass es noch weißt, Eve. Mehr wie ein Schlank fällt dir nicht ein. Du bist schon ein selten grober Kerl. Aber wenn du glaubst, dass mir das imponiert, nicht so viel. Da zieht sein Weib schon eher zu dem, der ohne Gewalt zu ihr gehalten hat. Da hättest du vielleicht einen. Ich kenn den nicht einmal. Lass ihn doch, der Wirt's auch nicht. Ich will dir bloß das eine sagen. Einer, der heute Nacht bei der Trutzigen... der kann mir keine Vorschriften machen. Und ich bin ihm keine Rechenschaft schuldig. Du weißt ja nicht, was du redest, Eve. Nein. Ich hab's bloß mit meinen eigenen Augen gesehen. Pfui Teufel! Es war jetzt wirklich saudum, Liesl, dass ich da die Eve triff. Naja, ich danke dir dabei schon fürs Nachtquartier. Hat sie wirklich nicht gewusst, was sie sagt? Glaubst du's? Ich komm da her, wie der Pilatus ins Evangelium. Auf der Mittagalm hab ich im Heil übernachtet. Und bloß an dich denkt. War keine schöne Sängerin da? Und wenn eine da gewesen war. Ich hab die noch im Arm gespürt und dein Bussel auf die Lippen. Und jetzt? Glaubst du's? Ja, muss es nicht glauben. Denn ich war's doch ernst. Was du glauben kannst, das soll für mich wahr sein, Mertl. Das war ja für die Katz, wollte ich jetzt das erklären anfangen, wenn's Glauben schon aufgehört hat. Was kommt denn da für ein Krawall? Das wird schon eins von euren abgemachten Stücken sein. Und ihr im Ort gar so rechtschaffen seid. Du brauchst mich nicht mit allen anderen in einen Hofer schmeißen. Um Gottes Willen, wir schauen denn der aus? Lauter vermummte und ausgeschwärzte Gesichter. Der großmächtige Kaiser Carolus Magnus hat sich eingefunden, um Gericht zu halten. Ja! Ein Zeuge, er nennt sich Wegreiner Martel, steht bereit. Aber wo ist denn der andere? Ja, was soll denn der Schmarrn überhaupt? Ruhe! Der Herr Kaiser will reden. Wir sind schlüssig, folgenden Spruch zu tun. Liesel, Liesel, jetzt hab Acht, wenn dir auch ein bisschen graust, klar ist seit vergangener Nacht, dass du mit zwei Burschen haust. Mann und Weib und Bur und Dirn darfst du nimmer mehr sekieren. Ärgers hast du selber dann, hör auch drum dein Urteil an. Druck im Ort bei allen Leuten sollst du heut und alle Zeiten nichts mehr reden, nichts mehr deuten, liebe Liesel, Staat muss sein. Druck im Ort bei allen Leuten sollst du heut und alle Zeiten nichts mehr reden, nichts mehr deuten, liebe Liesel, Staat muss sein. Liesel, hab noch weiter Acht. Wenn dir auch ein bisschen graust, Katz, die hat man in Verdacht, dass verbotener Weiß noch maust. Solltes beispielsweise geschehen, lässt die Krallen wiedersehen. Höre gleich vom hohen Gericht, was dir jedenfalls geschieht. Wenn du's wieder solltest wagen, wem was Übels nachzusagen, wird man dir dein Dach abtragen, liebe Liesel, stark muss sein. Wenn du's wieder solltest wagen, wem was Übles nachzusagen, wird man dir dein Dach abtragen, liebe Liesel, stark muss sein. Reichsoberster Geheimschreiber Egin Hart fragt die Hübner Liesel, ob sie den Spruch verstanden hat. Ja, ja, verstanden hab ich schon. Aber was gib ich drum? Schaut um die Mummerei. Die hätt's euch lieber für Partnacht aufgehört. Ich bleib mir gleich und ihr bleibt euch gleich. Und so werd euch schön beim Alten bleiben. Ja, du Lurerweib, du. Jetzt musst du noch trutzen, wo man's dir im Spaß verweist. Dann kannst du unseren Ernst sehen. Burschen! Trotz ihr's Dach ab! Halt! An meinem Eigentum vergreift sie niemand! Unter dem Dach haben schon meine Eltern gehaust! Und wenn wir das jetzt abdecken, dann können es vom Himmel wahrnehmen, was du zwischen die vier Mauern treibst! Jawohl! Jawohl! Ob sie eine Freude drüber haben, das weiß ich allerdings nicht! Vorwärts, Burschen! Hey, vorwärts! Hey. Halt, sag ich! Und zurück mit euch! Ja, was mischst denn du dich da ein, hä? Du bist doch der Liesel ihrer Schatz und hast jetzt kein Wort. Ich brauch nicht ihr Schatz sein. Ich komme ja nicht mehr, um wen ich mag. Ja. Zurück mit euch! Oder ich schlag zu wie der Schmied. Ja, bist denn du närrisch? Willst du das mit uns alle aufnehmen, hä? Ja, da darf man dich aber schön niederhauen. Ja, das kann schon sein. Aber vorher hätte ich den und die da auch so zuhört, dass ihr das Dach abdecken sein lasst. Ja, das Dach abdecken möchte er verbieten. Weil sonst der Schatz im Freien schlafen mit. Leid, Ruhe! Leid, ich habe eine Idee. Das Dach ist einmal unser. Wisst ihr was? Wir versteigen's! Leid! Das Birken geht an! Ein schönes, wohlerhaltenes Dach, worunter ehemals brave Leute gewohnt haben. Was man jetzt nicht mehr gerade sagen kann, wird an den Maisbietenden gegeben. Ich werf aus ein halbes Fass Rotwein zum Ersten. Wer gibt mehr? Ein ganzes. Ein ganzes zum Ersten. Ein ganzes zum Zweiten. Drei. Bravo. Drei. Ja, da schaut's her. Drei Fass Wein zum Ersten. Drei zum Zweiten. Niemand mehr? Drei zum Dritten! Zugang! So, von der Hübner Liesel kehrt jetzt ein Wegrenner, Martel. Was er damit anfangen will, das geht uns nicht so. Wir können in Ehren abziehen. Na also, Martel, jetzt machen wir uns zur Nachkirchweih über die drei Fassel her. Komm mit, bist unser Ehrengastgeber. Da dazu braucht's ihn nicht. Sag's nur dem Wirt, der gibt's euch schon. Ach so, ja. Du bist ja da herum als Dorfwehr und musst warten, bis dich die Holzknechtwacht ablässt. Was sagst du da? Auf das hab ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich geh mit euch. Bleiben wir mal. Jetzt gehst du wieder zu uns. Und die dort, die kehrt der Katz. Übereinander! Wo stehst du so langweilig rum? Und träumst von dir hin? Bald ist Samt aus der Drucker die Gäste. Ja, bald. Mir langt's jetzt bald. Vorgestern Kirchweih, gestern nach Kirchweih und heute schon wieder Feiertag. Jetzt wird's Zeit, dass ein rechter Werktag kommt und Leute was arbeiten, statt im Wirtshaus rumsitzen. Tja, du bist gut. Das ist doch unser Geschäft. Ja, ich möchte es nicht mein Leben lang betreiben, das Geschäft. Da darfst du keinen Wirt heiraten. Naja, dir steht der Sinn sowieso woanders hin. Scheinst bloß noch nicht zu wissen, ob nach dem Forstamt oder nach dem Wegereinerbuben, hä? Da ist einer so lumpert wie der andere. So, auf einmal. Und gestern warst du nur ein Mattel aus, als wie der Teufel. Mhm. Und du hast ihn auf die Liesel gehetzt. Dankeschön. Brauchst nicht mehr eifersüchtig sein. Der ist nicht mehr frei für dich. Die saudumme Geschichte mit der Liesel ist ihm scheinbar recht, recht nahegegangen. Und die kann er sich meinetwegen auch mit dem Pankratz teilen. Das ist seine Sache. Und du hältst dich da raus, gell? Verstanden? Oh ja. Ist ja schon draußen aus meinem Kopf, der Martel. Bleibt bloß nur der Katzenjammer. Das war's wert, dass du den Adjunkten verschmacht hast. Der, wo drei und brav seit Jahr und Tag um die wirbt. Aber Freude, wenn einer kein Gewaltskerl ist, sondern ein Büromensch und ein bisschen stader und ein bisschen feiner, dann imponiert er euch Weibsleid nicht. Da hast du jetzt die Suppen, die du eh gebracht hast. Ja, ja, jetzt läuft es aus. Treu und brav. Und stiller und feiner, dass ich nicht lache. Und steigt mit der Reitler-Eve im Holz umeinander und lasst alle Leute wissen, sie wären ein Paar. Oder glaubst du vielleicht, dass ihn der Pankratz immer sonst verdroschen hat, hä? So, so. Zum Zutrauen weißt du ihm. Aber ich war nicht dabei. Und die Leute rennen viel, wenn der Tag lang ist. Grüß Gott. Du, der Reitler-Eve. Ist Kirsch aus. Nein, aber ich bin weggelaufen, weil ich mit der Hanni was reden muss. Aber ich nicht mit dir. Schon rein gar nichts. Nimm dir die Zeit, Hanni, wirst das nicht bereuen. Ein bisschen wird. Lass uns halt ein bisschen allein. Na, von mir aus. Aber der Herrin wird nicht geschritten, gell? Und schon gar nicht, wenn der Gast kommt. Na? Was steht denn zu Diensten? Vielleicht das hier ist er weit. Na, gewiss nicht. Vom Herrn Spielmann soll ich da was ausrichten. Ach komm, sag doch, oder Jakob. Er ist doch dein Schatz. Glaubst du das wirklich? Ja, so ist nicht klar, was du selber gesagt hast. Außerdem weiß er sowieso schon der ganze Ort, wer da Samariterin spielt und gestern gleich zweimal bei ihm war. Das ist wohl Beweis genug. Meinst? Ja, allerdings. Zweimal war ich gestern bei ihm. Und heute früh auch schon wieder. Ich hab kein Geheimnis draus gemacht. Weil ich mir's nämlich nicht verwehren lasse, dass sie einen Menschen pflegt, der unschuldig und meinetwegen geschlagen worden ist. Wenn sie schon sonst niemand um ihn kümmert. Unschuldig? Jawohl, unschuldig. Deswegen bin ich ja da, dass ich das jetzt erzähle. Hör zu. Gestern in der Früh bin ich zur Liesel aufgestiegen, dass ich den Kasel wie heute allweil. Und da triff ich oben einen Herrn Spielmann, mit dem ich in meiner Laptop per Sie bin und den ich nie Jakob geheißen hab. Und er erzählt mir, was der Lipp im Dorf herumschreit von der Liesel und der Martel und vom Pankratz. Ja, und vom Pankratz hab ich's rein nicht glauben können. Grad war ich soweit, dass ich von ihm gut gedacht hab und dass mir sein holzhackerischer Antrag von der besten Seite ausgeschaut hat. Also, ich will ehrlich sagen, wenn er jetzt nochmal gesagt hätte, du bist mein Schatz, da hast du ein Bussel. Ich hätte es geschenkt lassen, glaube ich. Ja, ja, den Zustand, den kenne ich. Da kommt der Kraftmensch doch in demselben Moment bei der Liesel aus der Tür. In der Früh um 7 Uhr. Frisch gewaschen und kampet und das Frühbrot noch zwischen die Zähne. Alles hat sich dreht um mich. Bloß noch rot habe ich gesehen und versinken hätte ich können vor Scham und Wut. Und dass ich ihm irgendwas zu Fleiß tun muss, das ist mir durch den Kopf gegangen. Und da ist mir halt nichts Besseres eingefallen, als dass ich auf seine Frage auf den Herrn Spielmann zeige und sage, mit meinem Schatz geh spazieren. Ja, ja, ist das wirklich wahr? Auf Ehre und Seligkeit. Und was dann passiert ist, das hat sich herumgesprochen. Wie ein Narrischer ist der Pankratz über den armen Menschen hergefallen und hat ihn so bäs zugekriegt, dass er jetzt kreuz und quer mit Verbandszeug eingewickelt daheim liegt. Den Hang hat er auch noch untergestoßen und an jeden zweiten Baum hier drin, der saugrabe Kerl. Na, wie mich das gefreut. Na, wie kannst du denn sowas sagen? Ach, ich meine doch nicht, dass der Jakob angeschlagen ist, sondern dass du und er nicht. Ach so, ja. Das gefreut dich also doch. Du, Erm darf es erst recht freuen, wenn er es erfahren kann. Und das soll ich dir überhaupt von ihm ausrichten, wie glücklich er war, wenn du ihn aufsuchen darfst. Eve, das tue ich. Sobald ich von da weg kann. So, und jetzt schenke ich dir noch ein Glas Süßen ein für die Botschaft. Nein, nein, ich bleib da, ich muss ja gleich weg. Eve. Ah, der Herr Grobian. Lass mich vorbei. Eve, lass dir was sagen. Ich hab nur von dem, was du redest und von dem, was du tust. Ja, ich weiß schon. Ich wüsste auch, wenn mir's die Kameraden nicht so oft gesagt hätten, dass ich ein Hornox bin. Evi möchte mich bessern. Schau, das macht doch alles die Lieb zu dir. Steckst du auf den Hut, dein Lieb. Ich hab keine Verwendung dafür, ich bin versorgt. Möchtest mich wohl zur Strafe hart anreden? Evi hätt's auch verdient. Aber entschuldig's schon, dass ich die ganze Zeit unter der Tür gestanden bin und alles gehört hab, was du da heine erzählt hast. Na. Jetzt bin ich aber schon recht froh, dass nichts war mit dem Kanzleijager. Spionieren tust du also auch noch? Das war der reine Zufall, Eve. Ein anständiger Mensch geht dazu oder er geht weg, wenn er merkt, dass was geredet wird, was nichts angeht. Aber wenn wir jetzt schon beim Ausbackeln sind, muss ich dir noch was sagen. Der Herr Spielmann ist freilich nicht mein Schatz. Aber du noch weniger. Der Walser Justin aus Emmersbach hält seit letztem Jahr meine Hand an. Ich hab mir's lange überlegt. Aber jetzt gehe ich auf der Stelle zu ihm und sag ihm ja. Eve? Ja, wo ist denn die Eve? Hast du es vielleicht vertrieben, du Waldbär, hä? Dann kannst du auch gleich noch ihren Wein austrinken. Henny, ich sag das, das Leben ist ganz einfach für einen Menschen, wenn er nur seine Arbeit und sich selber hat. Aber wenn ein Weib dazu kommt, dann dreht es nur umeinander, als wäre ein Blattl im Wind. Da. Brr, ist das jetzt. Mhm. Passt, wird lieb, gell? Bring mir doch lieber einen roten. Moin. Guten Morgen, Herr Wegreiner. Ist der Geschmack heute auch nicht süß? Was? Na, ob ich dem werten Gast auch lieber einen roten bringen soll? Na, Wasser gewiss nicht. Du, Pankratz. Ich hab nicht ganz verstanden, was du mir in der Kirche zugewispert hast. Was sagst du von der Liesl? Wissen so ist, dass sie bloß im Schupfer drin. Ja, guten Morgen beieinander. Ja, moin. Wie sammt's schon aus? Hab sogar nicht leiten hören. Ja, was ein rechter Christenmensch ist, der darf schon mal ein bisschen früher gehen, wenn er was Wichtiges vorhat. Zum Beispiel ein Weindringer, gell? So. Wohl bekomm's. Hey, mal, was soll das durch da? Ich muss noch schnell auf den Sprung weg, Vater. Bist du neidisch geworden? Jetzt, wo jeden Augenblick die Gäste kommen. Nur ein paar Minuten, Vater, ich komm doch gleich wieder. Larifari, runter mit dem Tierchen, sag ich, und da bleiben. Wenn es um Mittag um Starter werden, dann kannst du weg. Jetzt war dauert. Runter mit dem durch. Es ist doch ein Jammer mit dem Geschäft. Das bringt mich noch um mein ganzes Lebensglück. Bring dich nur du nicht drum. Und jetzt riecht Krieg und Gläser her. Also, Pankratz, was war mit dem Schupfer? Trinkling bin ich die ganze Nacht, weil ich so schlecht auf die Füße war. Dass ich im Haus war oder bei der Liesl, das ist die größte Lug vom Lieb. Bloß in der Früh habe ich drin eine Schüssel Milli und ein Stück Brot gekriegt. Pankratz, Mensch, was machst du denn trinken? Na, ich zahle alles. Lieber nicht so viel wie vorgestern, sonst passiert mir wieder eine Dummheit. Prost, alter Freund. Ein Walzer Justin von Immersbach soll dir der Teufel holen. Wen? Red nix. Trink. Und jetzt doch der neue Griegel her. Mhm. Jesus, da kommen sie schon aus der Kirche. So, Dala. Ein recht guten Morgen allerseits. Ja, ist einer. Grüß dich. Grüß dich, Wirt. Der Lieb darf natürlich nicht fallen, gell? Freilich. Ey, Jidi. Alte Schwalten, rauchst halt bloß oder trinkst du da was, hä? Grüß dich, Wirt. Grüß euch gut, nur hereinspaziert. Der Hahn am Fass ist noch nicht trocken geworden vor lauter Feiertag. Verlauf. Pankratz, hast du dein Ursiedlerleben ganz und gar aufgeben? Wirst du jetzt zu mir zuschauen? Er muss halt sein Kummer ja säufen. Schade, dass er vom Dorfversaufer gestern nichts gekriegt hat. Aber es wird ihm halt der Wein von seinen Konkurrenten nicht recht schmecken. Obwohl, dass sie halt recht fromm nebeneinander Bett haben. Ja. Kümmer dich um einen Dreck von deiner eigenen Tür aus, Anna. Ich kehr mir den Menschen selbst zusammen. Ja, bei der Liesl war er noch ein ganz schöner Haufen. Okay. Lass doch den hock dich hin, der hat ja einen Bandwurm im Hirn. Gott sei Dank, da muss ich aber gleich zum Baden. Prost, Pankratz. So ist recht. Manche Leute müssen sich vertragen, dass so keine Unähnlichkeit durch Weiberleute aufgeben. Sag mal, Pankratz, wo bist denn gestern gesteckt? War er denn gar nicht bei der Holzarbeit? Hm? Vielleicht hat er ganz allein im Wald nach Kirchweih gefeiert. Was geht's Ingo? Heute hast du aber einen Grand Bierer Droger, die Katz. Ja, weiß halt nicht recht, ob er wirklich der Adam zu seiner Eva ist. Du Dreischang, du, da wird neun Tage Regen wieder. Dabei ist erst einen Tag her, dass er den Kanzleiauge übergelegt hat. Jetzt fährt ihm halt ein kalter Wind um die Nasen. Ja, wieso denn? Naja, jetzt wird er halt auch bei seinem unfreiwilligen Schatz immer kurz Wetter gehalten haben. Aber mir scheint, der Wind hat sich noch nicht draht. Drum ist er so schlecht auf. Ja. Jetzt sag ich was. Der Handel mit dem studierten Forstherrn, der hat uns noch lange nicht auseinandergebracht. Sie haben mich bloß ärgern wollen. Weiter nix. Natürlich weiter nix. Drum pflegt sie ihn auch mit Lieb und Säum. Ich frag nichts danach. Und ihr habt ihn erst recht, um nichts zu kümmern. Lasst die von mich aus dem Spiel. Ich mach mir aus der Dummheit nichts mehr. Und wenn sie jetzt 100 Mal ja sagen dann, ich möchte nicht mehr. So. Glaubst du ja nicht? Hast du ja die Liesl? Ja, depp du! Eigentlich ist unser Plan noch besser ausgegangen, als wir es gedacht haben. Auf dem Martel ist die Trutzige reingefallen, wie ein Webs in Honig. Ja, und dann haben wir es auch gar noch mit einem anderen erwischt. Oh, genau. Rasauner, jetzt sag ich dir was im Kurden. Heute im Mai, oder es kommt der Wedern. Ich habe euch gestern euren Plan abgesteigert und damit passt er. Halt, Martl! Abgesteigert hast uns der Liesl ja doch. Mit dem kannst du machen, was du willst. Und mit der Liesl auch. Wenn der Herr Pankratz nichts dagegen hat. Du! Das ist die Hie, Martl! Die wollen euch doch bloß aufgamsen. Martl, sei gescheit. Die Liesl, die hält dich doch bloß zum Narren. Die spannt ja ein Blinder. Mag sein. Aber nicht so, wie ihr das ausschreit. Das ist die reine Verleumdung. Nicht einmal mit einem Stecker möchte ich so an Jurien. Die waren mir ja viel zu schlecht. Ach, ob Lies oder Eve, da drehe ich die Hand nicht um. Was sagst du? Die Eve war schlecht. Und die Liesl? Möchte einer was sagen gegen sie, hä? Wenn's bald ein Narisch ist, sonst darf sie sich nicht mit zwei einlassen. Was sagen wir? Das nimmst du zurück sonst. Sonst? Sonst schmeiß ich den aus, ohne dass ich die aufmache. Leute, ich bitte euch. Wer wird sich denn wegen so einer streiten? Wird überlegt, was sagst? Ja. Jetzt gib nur einen Frieden. Na, nichts draus macht er sich aus, der sagt er. Und geht auf, als wäre ein Dampfnudel. Ja. Wenn du die Eve mal ins Bier schauen, dann tu ich jetzt dein Stoßgebet. Rasauna, und du hast auf jeden Fall die Liesl gemeint, oder? Ja, nimmst du in Schutz, die Potifar. Potifar, sagst du? Ja, Potifar. Oh, Pankratz! Auf geht's! Ausgehabt wird! Burm vom Pferd! Helft mir doch! Dieser Aufforderung konnte der Pankratz mit glasigen Augen nicht widerstehen. Er springt auf und wirft den Tisch um, schleudert ihn förmlich in die Mitte der Wirtsstube mit allem, was droben steht, und erledigt eine ganze Reihe Spötter im ersten Handstreich. Der Martl stürzte sich als erster auf seinen Widersacher Rasauna, der ihm als Schwergewichtler zu schaffen macht. Er ist nicht so leicht aufs Kreuz zu legen. Es stehen ihm auch noch andere Burschen bei. Und so schiebt sich das Gewoge der Raufenden unentschieden hin und her. Der Wirt versucht erfolglos Frieden zu stiften. Geh, Buben, gib's nur eine Ruhe. Das haut's mir ja alles zusammen. Tommy, rennst Bier weg. Alles geht kaputt. Hanni, wo bist denn? Da bin ich aber schauen. Ja, kommst du nicht gleich wieder? Ja, mit den Kriegen. Nicht bloß mit den Kriegen, auch mit den Leuten. Ich werde gleich rauszahmen bei der Tür. Gut, den Verrückten rausschmeißen, weißt du mich, hä? Rausschmeißen! Okay, nur grad her! Ja, nichts draus! Ihr seid gescheit, Buben! Gebt Ruhe! Um Gottes Willen, mein Tier! Ich schon hier. Na, das ist ein Schäfer, voll Teufel. Aus, der Zimmer mal ins Luft machen. Der Knäuel der Raufenden hat sich allmählich gelöst. Einige liegen schon draußen. Als erster flog der Rasauna durch die splitternde Tür, die nur mehr in den Angeln hängt. Jetzt arbeiten sich der Martin und der Pankratz in die Hände. Der Holzknecht ist der Zulieferer, der oft gleich zwei oder drei beim Kragen packt und sie wie eine Dampfwalze in Richtung Tür schiebt. Den Rest besorgt der Martl, der sich die angelieferte Ware einzeln herausgreift und mit athletischer Muskelkraft ins Freie befördert. Vergeblich suchen ein paar Feiglinge unter den Tischen Deckung. Auch sie werden vom Pankratz herangeschleppt und vom Martl vor die Tür gesetzt. Endlich haben es die zwei Verbündeten geschafft und die Wirtsstube von ihren Gästen befreit. Das Gerumpel hört auf. So weit das Auge reicht, ringsum ein verwüstetes Schlachtfeld. Zerbrochene Stühle, umgekippte Tische, wahllos liegen Scherben am Fußboden herum und der schöne grüne Kachelofen weist ein klaffendes Loch auf. Nicht einmal mein Tierstock haben sie mir ganz lassen. Ja, da ist ja noch einer. Halt dich zurück. Ja, so, der Wirt. Was das alle draußen, meine Gäste? Ich glaub schon. Entschuldigst schon, dass ich drüber rede, gell? Du kommst selten, machst nicht viel Zech, schmeißt mir alle Gäste raus und machst mir fast gar keinen Schaden. Du bist mir schon der liebste Gast. Du, bring mir nicht mehr in Wut, gell? Nicht, dass wir um mehr zusammengehen. Die packen die auch noch. Aber das hat keinen Wert nicht, wenn man aus seinem eigenen Haus rausschmeißt. Willst du, was sagen wird, was dir nicht passt, dann komm mit raus. Nein. Ich bleib lieber herin. Was du drüber hast, das ist dir geschenkt. Und jetzt bitte dich. Und alle 14 Nothelfer. Sei so gut und geh. Geh, sag ich! Brummt mir der Schädel. Ein paar Lehrer hab ich schon erwischt. Ja, der Herr Spielmann. Wie schauen denn Sie aus? Kein erfreulicher Anblick, ich weiß. Aber er hat ihn die so schnell verbunden. Traust du dir gar nicht zurück, du? Hilfe! Um Gottes Willen, lass dieser rabiate Mensch überhaupt nicht mehr von mir ab! Pankratz! Auslassen! Pankratz! Ja, so. Den habe ich auch gestern schon gehabt. Viel gut. Es geht nichts über ein paar lustige Feiertage. Mei, dass du nur da bist, Jakob. Ich weiß alles, du. Und du darfst mir glauben, dass alles andere bloß eine Dummheit war, gell? Gern, Hanni. Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten, weil du nicht gekommen bist. Eva hat doch gesagt, dass du kommst. Ja, hab ich den kennen, schau dich doch um. Bald warst du früher gekommen. Armer Hascher. Das mein Segen habt's, Kinder. Und nehmt halt das da als Bultabend. Den nur mehr zusammenhauen, das darf mein Geschäft nicht tun. Ist mir nicht besser, Pankratz, wenn ich nicht traurig bin bei deiner Erzählung. Mich freut's halt einfach. Kannst dich auch freuen. Weißt du jetzt, dass der Mattel immer noch für dich einsteht? Bloß ich muss den Walser just den Schlucker und wieder ein Einsiedel werden. Ist nicht aller Tag arm, Pankratz. Es gibt auch noch andere auf der Welt. Für mich nicht. Ah, oh, tut's mir weh. Das Herz. Alles andere schon auch. Aber. Jetzt legst du aufs Kanapé rein, okay? Die Wunden heilen Gott sei Dank schneller als wir alle anderen. Bist mir immer noch die Liebste. Du, da kommt wer rauf? Ich glaub gar. Der Martel. Wenn ich den nicht gehabt hätte, der ist mir beigestanden wie der heilige Florian. Er braucht aber nicht gleich wieder sehen. Marsch ins Haus, Pankratz. Ja, ich leg mich gern hin. Den hat's sauber erwischt. Grüß Gott, Liesl. Grüß Gott. Ist der Pankratz nicht da? Blockt der immer noch? Nein, deswegen nicht. Ich hab bloß gemeint, er kommt bei dir sein. Siehst du ihn aber nicht, gell? Ja, vielleicht in der Schupfen? Nein, heute nicht. Da kannst du das Nachschauen da sparen. Schade. Warum? Nicht wegen mir. Soll mir aber auch recht sein. Sind wir zwei endlich allein. Endlich? Gestern hast du es nicht wollen, wie du mit der ganzen Horde abgezogen bist. Man macht halt nicht allweil das Gescheiteste. Nein, gewiss nicht. Aber weil wir jetzt endlich allein sind, da habe ich Gelegenheit, dir zu geben, was dir gehört. Da. Ja, was soll denn das? Das Geld für die drei Fass Wein. Ich glaube, du bist nicht gescheit. Oh, ich denke aber doch. Wenn ich es zurückzahle, dann gehört mein doch wieder mir. Hat nie wem anderen gehört. Das war doch nur ein Spaß von denen, dass sie zu einem billigen Wein gekommen sind. Eben. Und den hast du ausgelegt für mich. Aber weil du gar keinen Grund hast, dass du für mich Unkosten machst, zahl ich es jetzt zurück. Da? Du lieber Himmel, ich denke, wir hätten jetzt von was Gescheitern zu reden. So? Ich wüsste nichts. Nicht? Dann hätten wir nach deiner Meinung ausgeredet. Und ich kann gleich wieder gehen. Wohin du magst? Was besonders liebst, habe ich bis jetzt aus deinem Reden nicht rausgehört. Ich aus deinem aber auch nicht. Bevor die anderen gestern alle gekommen sind, da war dein letztes Wort. Ich müsste erst ein ehrsames Weib werden, bevor mich einer dafür nehmen kann. Ja, man redet über das, was man weiß. Und was man glaubt. Ja, ich glaube jetzt, dass du mir ein rechtes Weib warst. Martel, gestern hast du mir was von der Liebe vorgelungen. Du besserst dich von Tag zu Tag. Und heute liegst du was vom Heiraten zusammen. Ich lieg nicht. Mir ist bluternst. Du warst die rechte Frau für mich. Du warst die Rechte, die mein Hauswesen regiert. Du warst die Rechte, die mein Vater und Mutter im Ausdruck mitblockt. Du bist die Rechte, mit der ich leben mag. Oder mit gar niemand. Martel, unser Herrgott soll geben, dass man eine solche Rechte nicht falsch führen kann. Magst bei mir bleiben? Ich kannte ja gar nicht mehr anders. Ich hab mein Schneid verloren, das weiß ich gewiss. Du bist viel zahmer geworden, trutzige Lies. Ich möcht ganz anders werden, sanft wie der Daum. Ich hab den Narrisch gern, darfst mir's schon glauben. Lieg mich fei ja nicht an, weißt das schon, kennst mich schon. Du bist der Deibel und lass dir nix gefallen. Bue, wenn's mich draußen tust, zeig ich dir grün. Ich hab kein andre gern, glaub mir's ganz gewiss. Du musst mein Weibel werden, trutzige Lies. Ich kann nicht allein froh sein, Liesl. Ich muss dir meinen Plan sagen. Was denn für einen? Die Eve habe ich mich draufgebracht, weil ich mir gedacht habe, der Pankraz war bei dir. Ist er? Ja, wo denn? Ich ruf ihn schon, wenn du ihn brauchst. Ich nicht, aber die Eve. Die wart, bis ich's herruf. Weiß ich schon. Ruf ihr nur. Eve? Hey, ja! Hey, ja! Die muss dir bestimmt auch noch was sagen, auf das Gestrige hin. Ich denk mir schon. Brauchst gar nicht mehr lang reden, Eve. Entschuldigen war wohl notwendig. Gestern war ich ja blind und was ich dann gesehen hab, war auch nicht das Richtige. Oh, mein Eve. Da sind alle nur die Mannsleute schuld, wenn uns so eins was falsch sieht. Gestern, da war der Pankraz nicht in meinem Haus. Und du hast ihn doch zum Sehen geglaubt. Und heute ist er in meinem Haus und du siehst ihn nicht. Aber gleich unschuldig ist er jetzt mal. Wenn du ihn holen kannst, möchte ich wohl mit ihm reden. Mhm. Pankraz! Pankraz, komm mal raus! Da ist wer für dich! Eve! So, jetzt red mit ihm. Komm, Martel. Ja, red schon. Du? Ja, ich. Und du? Was, kommst du denn auf einmal zu mir? Nein, es führt mir bloß der Weg vorbei. Weil ich schon da bin, möchte ich dir danken, dass du dich heute im Wirtshaus so für mich eingesetzt hast. Geh nur zu, was du hin musst. Zum Walser Justin, denken wir, nach Himmelsbach. Meinst? Du hast dich scheinbar wegen deinem Brautgang auch so schön hergerichtet. Wie mir scheint, hast du dir Bestes gewonnen, du? Geh, hast du mich noch nie so gesehen? Nicht einmal an Kirchweih. Das silberne Kreuzel um den Hals, hast du das von deinem Verlobten? Das Kreuzel? Nein, das ist von meiner Gurtel. Hm, wer's glaubt, wird selig. Steht der Firmentag noch hinten drauf? Schau! Wie? Hey, schaust du mit den Händen? Geh, halt dich doch stark. Ist wahr. Ein silbernes Kreuzel von der Gurtel. Und doch nicht lammfromm. Jetzt ist es am Bandl aufgegangen. Entschuldigst schon. Wenn einer so grobe Finger hat. Jetzt muss ich dich schon bitten, dass du mir's wieder bindst. Ich? Ja, die Schleifen da hinten kann ich mir ja nicht selber machen. Recht schiebe jetzt bei mir nicht werden. Höchstens fest. So. Ha, du, da wirkst mir ja. Ja, der Wirken möchte ich dich wohl. Und der Drucker. Du, die. Pankraz. Du? Magst mich? Schon. Aber heute halt der Formalität ist stolz, wenn man kein Ganserl mehr ist. Vom ersten Anschauen hat's mich gepackt. Aber der Verdeichsel ist stolz, wenn man kein Tanzbursch mehr ist. Maria und Josef, haben wir die schon wieder? Der großmächtige Kaiser Carolus Magnus hat sich eingefunden, um Gericht zu halten. Zwei Hauptzeugen sind anwesend, aber es sollen sein vier. Ja, bei dem Krach kann sich keiner verstecken. Da sind die anderen zwei. Ja! Der großmächtige Kaiser Carolus Magnus tut seinen Spruch. Liesel, Liesel, jetzt hör zu, deine Ehr ist hergestellt. Fortan hast du deine Ruhe, treiben nimmer Haberfeld. Aber merk dir gut die Lehr, denn getrutzt wird jetzt nicht mehr. Dummer Stolz führt zum Verdruss, darum lautet der Beschluss. Damit Ruhe wird mit dem Treiben, dürfen ledig nimmer bleiben. Lies und Martel unterschreiben, eure Hochzeit muss bald sein. Damit Ruhe wird mit dem Treiben, dürfen ledig nimmer bleiben. Lies und Martel unterschreiben, eure Hochzeit muss bald sein. Ja! An mir soll es nicht liegen. Wärst die meine, Liesl? Wenn's der Trutzige magst, alle da. Wir gratulieren dem ersten Paar. Aber was ist mit dem zweiten los, damit endlich eine Ruhe wird? Damit Ruhe wird mit dem Treiben, dürfen ledig nimmer bleiben. Ev und Pankratz unterschreiben, Doppelhochzeit muss bald sein. Damit Ruhe wird mit dem Treiben, dürfen ledig nimmer bleiben. Ev und Pankratz unterschreiben, Doppelhochzeit muss bald sein. No, was ist mit dem zweiten Paar? Ja. Der Madl hat gesagt, an mir soll es nicht liegen. An mir liegt es auch nicht. Aber sie ist einem anderen im Wort. Von Immersbach steht einer dazwischen. Da war sie, Justin. Der weiß Gott sei Dank von seinem Glück noch gar nichts und wird es auch nie erfahren. Ich hab noch einen Verlobten. Den Holzacker Pankratz. Falsch geraten. Der wird nicht lang verlobt. Da wird gleich heirat. Gleich? Spät, mein starker Pankratz. Aber stark, meine späte Eva. Liebes Kämmer über Nacht hat uns Blut rebellisch gemacht. Hat uns gemiert, uns Herz zerzaust, hat grad wieder Föhn wie hinkaust. Mit keinem Dirndl kennst du aus, manchmal spielen's oft Katz und Maus. Ja, zur Lieb, mein lieber Bub, gehört die Tratzerei dazu. Ja, zu lieb, mein lieber Bub, gehört die Tratzerei dazu. Sie hörten Die Widerspenstigen nach einer Komödie von Ludwig Anzengruber. Es sprachen Martin Wegreiner, Gerhard Liebert, Liesl Hübner, Katharina de Brünn, Pankratz, Anton Feichtner, Egidi, Hans Stadtmüller. Ferner Werner Rohm, Theresia Maria Schrafel, Karl Tischlinger, Mona Freiberg, Rolf Castell, Ralf Zeusel, Klaus Ringer und Fritz Strassner. Komposition Raimund Rosenberger, Regie Olf Fischer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978.